Good morning, again. Guten Morgen, und nochmals guten Morgen. Daniel is laughing because I'm happy. Why can't I be happy? Daniel lacht, weil ich glücklich bin. Warum sollte ich nicht glücklich sein? Ah, people, let me be happy. Don't judge me, Daniel. Oh, Leute, lass mich einfach glücklich sein. Verurteile mich nicht, Daniel. So, look. Schau. Paul, when he tells us that we have to resist the temptation to pronounce premature judgment, wenn Paulus uns sagt, dass wir der Versuchung widerstehen müssen, vorschnell zu urteilen, he tells us a beautiful word, which is instead. Verwendet ein schönes Wort dafür, nämlich stattdessen, anstatt. So, instead of judging prematurely, anstatt vorschnell zu urteilen, we should wait. Sollten wir warten. Well, how long do we have to wait until we can make a judgment about this person? Wie lange müssen wir warten, bis wir uns ein Urteil über diese Person machen können? Somebody do something, because I know this person is wrong. Jemand muss etwas tun, denn ich weiß, dass diese Person im Unrecht ist. Well, you only have to wait until Jesus comes back, that's all. Du musst einfach nur warten, bis Jesus wiederkommt, das ist alles. And he told us 2000 years ago that he's coming soon, so it's gonna be soon. Er hat uns vor 2000 Jahren gesagt, dass bald kommt, also wird bald soweit sein. So look, instead wait until the Lord makes his appearance. Schau, wartet stattdessen, bis der Herr erscheint. Now, one of the things that makes the Bible so rich and beautiful is that the Bible is also so logical. Eines der Dinge, die die Bibel so reich und schön machen, ist, dass die Bibel auch so logisch ist. Look how logical. Schau mal, wie logisch. For he will bring all that is hidden in darkness to light. Denn er wird alles, was im Dunkeln verborgen ist, ans Licht bringen. And he will unveil every secret motive of everyone's heart. Und jeden geheimen Beweggrund des Herzens eines jeden offenbaren. This is really amazing. Das ist wirklich erstaunlich. So Paul says, look, you can't judge because you don't know what's going on in the heart. Paulus sagt, ihr könnt nicht urteilen, weil ihr nicht wisst, was im Herzen vor sich geht. But when Jesus will judge, he's not going to judge only according to what you have done. Aber wenn Jesus urteilen wird, wird nicht nur danach urteilen, was du getan hast. But he will actually bring the hidden motives of your heart. Sondern wird tatsächlich die verborgenen Motive deines Herzens. He will bring them right to the light. Wird sie direkt ans Licht bringen. Look. Schau. Every one of us have done things with the wrong motive. Jeder hat Dinge aus falschen Motiven herausgetan. That's the truth. Das ist die Wahrheit. And the other truth is. Die andere Wahrheit ist. Every one of us have been judged by other people. They told us that we had motives that we actually never had. Dass jeder von anderen Menschen verurteilt worden ist. Es wurde uns gesagt, Motive zu haben, die wir in Wirklichkeit nie hatten. So we can come to the incredible peace that Jesus doesn't do that. Wir können also zu dem unglaublichen Frieden kommen, dass Jesus das nicht tut. So Jesus didn't say, you know, I'm sure you did this because of this or that reason. Jesus hat nicht gesagt, ich bin sicher, du hast dies aus diesem oder jenem Grund getan. Jesus knows. Jesus weiß es. And it doesn't matter how deeply it is hidden, when he comes, it's gonna come to the light. Und es spielt keine Rolle, wie tief es verborgen ist. Wenn kommt, wird es ans Licht kommen. Because he is light. Denn ist Licht. And in his light, all the darkness of every corner from our heart will be revealed. Und in seinem Licht wird alle Dunkelheit in jedem Winkel unseres Herzens aufgedeckt werden. And I think it's beautiful how Paul finishes his whole thought. Ich finde es schön, wie Paulus seine Gedanken beendet. He said, then, when the whole truth is known, each will receive praise from God. Sagt, dann, wenn die ganze Wahrheit bekannt ist, wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Do you know, it is really incredible. Es ist wirklich unglaublich. That the whole truth is known by one person only, and that person is Jesus. Dass die ganze Wahrheit nur eine Person kennt, und diese Person ist Jesus. And of course the Father and the Son, you know, but they are three in one. Natürlich der Vater und der Heilige Geist, sie sind drei in eins. But you know, sometimes this brings me such a sense of awe, excitement and peace at the same time. Manchmal erzeugt das in mir ein Gefühl der Aufregung und zugleich auch des Friedens. The devil accuses and puts guilt on us. Da, wo der Teufel uns anklagt und Schuld aufbürdet. We don't have to listen to him. Müssen wir nicht auf ihn hören. Whether our own conscience actually releases us or accuses us, that's not really the issue either. Ob unser Gewissen uns entlastet oder anklagt, ist auch nicht wirklich die Frage. Because sometimes our conscience has been programmed by religion and many other things. Denn manchmal ist unser Gewissen durch die Religion und viele andere Dinge vorprogrammiert worden. So now we can also be at peace. Wir können jetzt im Frieden sein. If we have the heart attitude, Jesus, if there are things in my heart that I don't know and they're bad, please, please, please tell me. Wenn wir folgende Herzenshaltung haben, Jesus, wenn es Dinge in meinem Herzen gibt, die ich nicht weiß und die schlecht sind, dann sag sie mir bitte. Then he will constantly reveal our hearts to us and we will be just fine. Dann wird uns ständig unser Herz offenbaren und es wird uns gut gehen. Because sometimes the whole truth that we think understand is not even half of the truth. Denn manchmal, wenn wir glauben, die ganze Wahrheit zu verstehen, ist nicht einmal die Hälfte davon wahr. So one day Jesus will look into your eyes. Eines Tages wird Jesus dir in die Augen schauen. And he will bring everything to the light that's hidden away in your heart. Und alles ans Licht bringen, was in deinem Herzen verborgen ist. And then he is going to give you your reward. Und dann wird dir deinen Lohn geben. You know, when I read this, als ich das gelesen habe, many times I thought about Mother Teresa. Musste ich immer wieder an Mutter Teresa denken. You know, whatever she did, she had just, so it seemed, one desire, and that's to please her Jesus. Was auch immer sie tat, sie hatte nur einen Wunsch, so schien es, und das war, ihrem Jesus zu gefallen. She has made several statements where she just wanted to be faithful to Jesus. Sie hat mehrere Aussagen gemacht, in denen sie nur Jesus treu sein wollte. How many evangelical Christians I've met who judged her because she was Catholic. Wie viele evangelikale Christen habe ich getroffen, die sie verurteilt haben, nur weil sie katholisch war? Oh, she's not even going to heaven. Oh, die kommt doch gar nicht in den Himmel. I've heard that so many times. Das habe ich so oft gehört. But look. Schau. When she stood before Jesus, Jesus is showing everything that was going on in her heart. Wenn wir vor Jesus stehen, zeigt Jesus uns alles, was in unserem Herzen vor sich geht. Suddenly before Jesus, every opinion of every human being becomes irrelevant. Plötzlich wird vor Jesus jede Meinung eines jeden Menschen irrelevant. So smart people, kluge Menschen, and I count myself in this aspect as a smart person, und ich zähle mich in dieser Hinsicht zu den klugen Menschen. Smart people constantly ask Jesus to reveal the motives of the heart to them now. Kluge Menschen bitten Jesus ständig, ihnen die Motive ihres Herzens zu offenbaren. So then they won't have a surprise when they stand before Jesus. Dann werden sie keine Überraschung erleben, wenn sie vor Jesus stehen. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.